Kapitel 60. Das Problem im Garten Eden. In 1. Mose 3, 1 bis 6 sehen wir, wie der Teufel Habsucht nutzte, um Eva zur Sünde zu verführen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. 1. Mose 3, 1 bis 3. Eva war nicht zufrieden mit der überfließenden Versorgung, mit der Gott sie ausgestattet hatte. Als der Teufel sie versuchte, bestand seine Taktik darin, sie unzufrieden zu machen mit dem, was sie hatte. Und offensichtlich war er erfolgreich. Dies war die Geburtsstunde von Gier und Habsucht. Schauen wir uns 1. Mose 3, 6 an. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. In diesem Vers stehen ein paar interessante Wörter: gut zu essen, Lust für die Augen, begehrenswert, einen weise zu machen. Eva hatte sich nie solche Gedanken über den Baum gemacht. Erst als der Teufel sie versuchte, veränderte sich ihr Denken. Alles, womit Gott sie bislang versorgt hatte, war sehr gut gewesen. Der Teufel schuf in ihr ein Verlangen, mehr haben zu wollen als das, was sie durch Gottes überfließende Versorgung schon hatte. Die hebräischen Worte sind hier sehr deutlich. Der Ausdruck Lust für die Augen bedeutet, sich etwas zu wünschen, sich nach etwas zu sehnen, auf etwas Lust zu haben, etwas zu begehren. Warum spürte Eva dieses Verlangen erst, als der Teufel sie versuchte? Sie war doch zufrieden gewesen. Auch der Ausdruck in Vers 6, ein begehrenswerter Baum, beinhaltet diese starke Aussage, unbedingt etwas haben zu wollen. Geschieht das nicht auch Tag für Tag in unserem alltäglichen Leben? Wie viele Menschen verschulden sich aufgrund ihrer Habsucht? Wie viele Familien gehen aufgrund ihrer Habsucht kaputt? Wie viele Kinder sind aufgrund ihrer Habsucht immer unzufrieden? Oftmals sind viele Menschen mit dem zufrieden, was sie haben, bis ihnen durch die Werbung eingeredet wird, dass ihnen noch etwas anderes zu ihrem Glück fehlt. Mit der gleichen Strategie ging der Teufel bei Eva vor. Er lenkte ihren Fokus weg von Gott und richtete ihn darauf, mehr haben zu wollen als das, was sie schon hatte. Wie leicht ist es doch, unser Leben mit Krempel vollzustopfen, den wir nicht brauchen, und den wir auch nie haben wollten, bis uns gesagt wurde, dass wir einfach nur noch diese eine Sache brauchten, damit unser Glück vollkommen sei.